letzte Mal, dass wir uns sahen, war vor langer Zeit. Das hat sich viel verändert, Baby, steig jetzt ein. Baby, 6-3, Benz, 6-3. Baby, steig jetzt ein, jetzt ein. Und was du heute siehst, wird dir gefallen. Wir fahren durch die Streets und durch die Gassen. Damals ging's uns mies, wir hatten schlechte Karten. Wir hatten schlechte Karten. Baby, komm und flieg mit mir die ganze Nacht lang. Baby, du riechst genauso schön wie damals. Doch es ist viel zu spät, du weißt, dass du keine Chance hast. No, no, no, no. Baby, genieß den Moment, denn dieser wird nicht ewig sein. Auch wenn er uns so ewig scheint. Baby, das wird er eh nicht sein. Denn Baby, nichts ist für die Ewigkeit. Baby, gib mir 2 Minuten, Minuten. Oh Baby, lass uns cruisen, cruisen. Denn wenn ich nachts in der Booth bin, such ich meinen Schlaf, aber safe ohne dich. Oh Baby, Baby, 2 Minuten, Minuten. Oh Baby, lass uns cruisen, cruisen. Denn wenn ich nachts in der Booth bin, such ich meinen Schlaf, aber safe ohne dich. Und wie kann es sein, dass dein Lächeln meine 2 Meter schwach macht, meine 2 Meter krank macht? Deine Blicke setzen Schachmatt. Ich seh deinen BH und mein Herz platzt. Was und du willst heute Abend meine Heldin sein? Verrät mir dein Tanga von Calvin Klein. Das erinnert so an alte Zeiten. Doch der Moment gehört nicht der Ewigkeit. Baby, gib mir 2 Minuten, Minuten. Oh Baby, lass uns cruisen, cruisen. Wenn ich nachts in der Booth bin, such ich meinen Schlaf, aber safe ohne dich. Oh Baby, Baby, 2 Minuten, Minuten. Oh Baby, lass uns cruisen, cruisen. Denn wenn ich nachts in der Booth bin, such ich meinen Schlaf, aber safe ohne dich. Yeah, yeah.